zusammen und willkommen zum Cowabunga Wochenrückblick. Mein Name ist Captain M und ich lasse die vergangenen Tage Revue passieren. Ganz zu Anfang mal ein kleines Sorry. Ich habe im letzten Wochenrückblick versprochen, Bilder von The Crew hochzuladen. Screenshots sind leider nicht verfügbar gewesen. Ja, es gab da ein kleines Rechnerproblem, möchte ich es nennen. Und das wird aber nachgeholt über die Ostertage. Könnt ihr euch Amerika nach Hause holen, sozusagen. Ja, dann habe ich mir ein neues Spiel geholt, und zwar Evoland. Das ist so ein kleines Indie-Spiel, eine Reminiszenz an alte Tage der 8-Bit-Ära der Rollenspiele, um genau zu sein. Und er hat so Elemente von Zelda, Final Fantasy, aber auch westliche Einflüsse wie Diablo beispielsweise. Und ihr müsst euch das als eine Zeitreise vorstellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr beginnt in einer 8-Bit-Welt. Und je nachdem, was ihr euch in dieser Spielwelt zu eigen macht, erweitert sich diese Welt. Und nach werden immer modernere Mittel eingeführt und es springt von Kampfmechaniken, von 8-Bit geht es dann zu 16-Bit, von 16 dann in die 3D-Ansicht und so weiter. Also das Spiel ist im ständigen Wandel und das ist ja mitunter sehr, sehr herzerwärmend für Fans, möchte ich sagen. Leider streckt sich das Ganze doch etwas, auch wenn die Spielzeit jetzt wirklich nicht beachtlich ist. Also ich denke, so in 3 bis 4 Stunden habt ihr das Ganze dann vollenden können. Allerdings gibt es da so Elemente wie Zufallskämpfe oder Rätsel, die jetzt nicht besonders pfiffig sind, sondern eher von nerviger Natur. Und dafür ist das Spiel einfach nicht ausgeklügelt genug, um es in vollen Zügen dann auch genießen zu können. Also das Kampfsystem, das Rundenbasierte, wie man es aus Spielen wie eben Final Fantasy kennt, die früheren Teile, ist dann auf ein Minimum reduziert an Möglichkeiten oder auch an Items und so weiter, als dass es dann wirklich Spaß macht, dort längere Zeit oder öfters hintereinander zu kämpfen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, sehr charmant und für einen kleinen Taler meine absolute Empfehlung. Und vielleicht komme ich im nächsten Podcast dann auch nochmal genauer darauf zu sprechen. Ja, am Sonntag gab es einen kleinen Webtipp von mir. Die Seite hieß Keep Track of My Games und ist ein Groovy-Konkurrent. Groovy, der oder die ein oder andere wird es kennen aus unserem Podcast. Eine Seite, wo man seine eigenen Spiele archivieren kann, Listen anlegen und so weiter. Das ist eine ganz gute Alternative, aber mehr dazu gibt es im Video. Das Schöne war, dass am Sonntag auch schon der Podcast April fertig geschnitten war, aber ich wollte ihn natürlich nicht vor dem 1. veröffentlichen. Stattdessen hat der gute 16-Bit-Malo versucht, einen Minecraft-Server ins Leben zu rufen, aber er ist da nicht so wirklich vorangekommen. Ich denke dennoch, dass wir das in den kommenden Tagen fertiggestellt bekommen und dann könnt ihr euch auf ein neues Format freuen. Jawohl. Ansonsten, am 1. April gab es dann, passend zum Monatsanfang, unseren aktuellen Podcast zu hören und einen Tag später, am Donnerstag, dann auch das YouTube-Updaten. Ich finde, die Hörer und Hörerinnen, die hier im Podcast regelmäßig vorbeischauen oder die den Podcast abonniert haben, die sollten so einen kleinen Vorteil schon bekommen. Und wenn es dann halt einen Tag vorher zu hören gibt, ist doch eine feine Sache. Was war noch? Ich habe Assassin's Creed Rogue weitergespielt und sobald der Abspann des Spiels dann erreicht ist, werden auch da Bilder für euch folgen. Kleine Anmerkung noch zum derzeit aktiven Humble Bundle 14. Da gibt es wieder für ein kleines Geld jede Menge Spiele. Ich lese mal die Titel vor und verlinke an dieser Stelle das Humble Bundle 14. Da ist unter anderem Pixel Piracy dabei, Unepic ist dabei, Super Splatter, Outlast, feiner Survival Horror übrigens, Torchlight 2 und K-Mulan. Plus noch einige andere Spiele, die jetzt aber noch nicht bekannt gegeben sind. Ja, für Leute, die sich dafür interessieren, wirklich ein tolles Angebot. Und Humble Bundle ist meiner Meinung nach ja fast schon ein Must-Have. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Schöne Feiertage, macht's gut. Ciao.